yourself and you were devastating the key and Jack to save from a salvation upwrapped! Ich kann mich mit deinem Geld umgehen, denn ich kann es nicht verstehen. Das hat ja auch kein Wunder, die es mir etwas sagen kann. Deshalb fange ich damit etwas anderes an. Ich esse mich dann, bis mein Glück geschlossen hat. Ich esse mich dann, bis mein Glück geschlossen hat. Ich geh zu McDonald's und bestell mir ein Kindermenü und Kindermenü und ein Kindermenü und noch ein Kindermenü, damit niemand mir sagen kann, dass ich zu viel esse, denn es passt in einen Habs, in meine verstummelte Fresse oder vielleicht auch in zwei Habse oder vier oder fünf oder sechs. Auf gut Deutsch ist das Menü eine Stunde am Kiss, so lange bis einer sagt, es wäre besser, wenn ich jetzt schon piss, dann sag ich, hör mal lieber auf zu maulen, dann werd ich weiter kauern. Ich esse mich dann, bis mein Glück geschlossen hat. Ich heb mich hoch und verlasse das Gebäude in absehbarer Zeit. Ich mache mich auf den Weg zurück nach Haus. Dabei hole ich mir das ein oder andere Kindermenü aus meinem Bad raus. Ich erspeise sie schneller als Billy Gold, diese Revision. Diese dreckige Maus. Meinem sind 4 und damit meine ich die 14 hier. Ich esse mich dann, bis mein Glück geschlossen hat. Ich esse mich dann, bis mein Glück geschlossen hat.